Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter, am zweiten Tag des zweiten Monats sollst du das Zelt aufbauen. Dritter, stell die Lade mit dem Gesetz hinein. Häng den Vorhang davor. Vierter, bring den Tisch hinein. Leg die Brote darauf. Bring den Leuchter hinein und stell die Lampen auf. Fünfter, stell den goldenen Altar vor die Lade. Häng den Vorhang am Eingang auf. Sechster, stell den Altar für Brandopfer vor den Eingang vom Zelt. Siebter, stell das Becken zwischen das Zelt und den Altar. TU-Wasser hinein. Achter, bau den Vorhof um das Zelt herum auf. Häng den Vorhang am Tor auf. Neunter, nimm das heilige Öl. Salbe das Zelt und alles darin. Dann ist alles heilig. Zehnter, salbe auch den Altar für Brandopfer. Dann ist der Altar sehr heilig. Elfter, salbe das Becken und sein Gestell. Zwölfter, bring Aaron und seine Söhne zum Eingang. Wasch sie mit Wasser. Dreizehnter, zieh Aaron die heiligen Kleider an. Salbe ihn. Dann kann er mir als Priester dienen. Vierzehnter, bring seine Söhne her. Zieh ihnen ihre Kleider an. Fünfzehnter, salbe sie wie ihren Vater. Dann sind sie für immer Priester. Das gilt für alle ihre Kinder. Sechzehnter, Mose tat alles genau so. Er machte alles, was Gott sagte. Siebzehnter, am zweiten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr bauten sie das Zelt auf. Achtzehnter, Mose stellte die Füße auf. Er setzte die Bretter ein. Er machte die Riegel und Säulen fest. Neunzehnter, er spannte das Dach über das Zelt. Er legte die Decke darüber. So wollte Gott es. Zwanzigster, er legte das Gesetz in die Lade. Er befestigte die Stangen. Er legte den Deckel darauf. 21. Er brachte die Lade in das Zelt. Er hängte den Vorhang auf. So war die Lade verdeckt. 22. Er stellte den Tisch in das Zelt. Er stellte ihn an die Nordseite. 23. Er legte das Brot auf den Tisch vor Gott. So wollte Gott es. 24. Er stellte den Leuchter gegenüber vom Tisch auf. Er stand an der Südseite. 25. Er stellte die Lampen vor Gott auf. So wollte Gott es. 26. Er stellte den goldenen Altar in das Zelt. Er stand vor dem Vorhang. 27. Er verbrannte darauf gut riechendes Räucherwerk. So wollte Gott es. 28. Er hängte den Vorhang am Eingang vom Zelt auf. 29. Er stellte den Altar für Brandopfer vor den Eingang. Er brachte dort Opfer dar. So wollte Gott es. 30. Er stellte das Becken zwischen das Zelt und den Altar. Er füllte es mit Wasser. 31. Mose und Aaron und seine Söhne wuschen sich dort. Sie wuschen Hände und Füße. 32. Sie wuschen sich immer, wenn sie zum Zelt gingen. So wollte Gott es. 33. Mose baute den Vorhof um das Zelt. Er hängte den Vorhang am Tor auf. Dann war er fertig. 34. Eine Wolke bedeckte das Zelt. Die Herrlichkeit von Gott füllte den Raum. 35. Mose konnte nicht in das Zelt gehen. Die Wolke war dort und Gottes Herrlichkeit war groß. 36. Wenn die Wolke nach oben stieg, zogen die Israeliten weiter. 37. Wenn die Wolke blieb, warteten sie. Sie zogen erst weiter, wenn die Wolke stieg. 38. Am Tag war Gottes Wolke über dem Zelt. In der Nacht war Feuer darin. Alle Israeliten sahen das auf ihrer Reise.